Hier, liebe Hörer, überspringen wir ein Stück. Eine Kindheit in den Wäldern, die harte Jugend eines Köhlerbuben, der ein Ringer wird und mit dem Zirkus durch die halbe Welt und endlich nach Seldwyla kommt, es wäre die einzige poetische Stelle unserer Sendung. Aber erstens dauert diese Geschichte allein eine Stunde. Und zweitens ist sie, was nur Herr Biedermann nicht merkt, nichts als ein schmitziger Schwindel. Sie hören jetzt die beiden Herren, nachdem sie eine zweite Flasche geleert haben, droben im Estrich, wo sie einander gute Nacht flüstern. Leise, damit Anna nicht erwache. Das wäre alles, glaube ich. Sie wollten mich noch etwas fragen? Hoffentlich haben Sie nicht kalt. Keine Sorge. Irgendwo gibt es noch ein Ziegenfell, glaube ich. Sogar ein altes Sofa. Sie nehmen sich einfach, was Sie brauchen. Keine Sorge. Es ist mir einfach nicht recht, Herr Schmitz, dass Sie kein richtiges Bett wollen. Eigentlich ist es verboten. Was geht denn das die Polizei an? Soll einer kommen, wenn er einen Kinnhaken will? Was wollten Sie noch fragen? Sie finden mich vielleicht spießig, Herr Schmitz. Heutzutage. Sie nehmen es mir nicht übel, Herr Schmitz. Ich meine bloß, Sie sind doch nicht etwa ein Brandstifter. Aber, Herr Biedermann! Hier ist der Lichtschalter. Und passen Sie auf, dass Sie nicht über die Ziegel stolpern dort hinten. Ich möchte nicht, dass Anna erwacht. Ich verstehe vollkommen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und nochmals besten Dank. Am anderen Morgen, Herrn Biedermanns Haus und Seldwyla, siehe da, stehen noch immer. Von Brandstifterei keine Spur. Immerhin hat Herr Biedermann sich vorgenommen, den fremden Gesellen wieder wegzuschicken, in einer Art und Weise, die ihn keinesfalls kränken soll. Wie haben Sie denn geschlafen, Herr Schmitz? Danke, Herr Biedermann. Und Sie? Ich denke, Sie haben einen langen Weg vor sich, Herr Schmitz. Sie müssen ein tüchtiges Frühstück nehmen. Bedienen Sie sich. Dankeschön. Vielleicht nehmen Sie ein weiches Ei? Zwei, bitte. Anna! Sie sehen, Herr Biedermann, ich fühle mich schon wie zu Hause. Herr Biedermann? Anna, noch ein weiches Ei. Sehr wohl. 3,5 Minuten, Fräulein. Höchstens. Bitte sehr. Herr Schmitz. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Was? Das mit den 3,5 Minuten. Das Fräulein hat mich angesehen, mein Gott. Oft habe ich geradezu das Gefühl, es passt dir nicht, dass ich hier zu Gaste bin. Sie möchte mich am liebsten in den Regen hinausschicken. Oh, kümmern Sie sich nicht um Anna. Ich möchte nicht lästig sein. Herr Schmitz. Sagen Sie doch einfach Sepp. Lassen Sie uns ganz offenherzig reden, Herr Schmitz. Sie wissen ja, dass ich kein Spießer bin und das Dienstmädchen soll sich denken, was es will. Nur, hier ist Käse. Bedienen Sie sich doch. Hier ist Butter. Und Sie? Anna hat Angst. Sie seien ein Brandstifter. Natürlich habe ich Sie ausgelacht. Andererseits müssen Sie schon verstehen, hier ist Konfitüre. Sie möchten nicht los sein? So würde ich es nicht sagen. Wie würden Sie es denn sagen? Sie müssen jetzt nicht denken, dass auch ich Sie für einen Brandstifter halte. Nichts liegt mir ferner, Herr Schmitz, glauben Sie mir. Andererseits nicht, dass ich mich über Ihr bisheriges Verhalten irgendwie zu beklagen hätte. Also ganz und gar nicht. Ich schmatze, ich weiß. Aber ich bitte Sie. Ein Mensch, der schmatzt. Sagen Sie es nur rundheraus, Herr Biedermann. Ich gehe Ihnen auf die Nerven. Das hat man mir schon im Waisenhaus immer gesagt. Schmitz, schmatze nicht. Damit verscherze ich mir jede menschliche Beziehung, ich weiß. Unsinn. Woher soll unser einen schon die Erziehung haben? Köhlerhütte, Waisenhaus, Zirkus. Es gehört sich auch nicht, dass man die Semmelchen in den Kaffee tunkt, ich weiß. Mein Freund, der Willi, hat es mir oft gesagt. Ein Kerl, der schmatzt. Das reden Sie sich ein. Leider nicht, Herr Biedermann. Sie sind eine Seele vom Mensch, aber irgendwo gibt es einfach einen Punkt. Was können denn Sie dafür, dass ich kein Benehmen habe? Aber mein lieber Herr Schmitz. Keine Kinderstube, keine Kultur. Es ist ein Jammer. Ach, Sie machen es mir wirklich schwer. Es fehlt mir einfach die Mutter. Das ist es, Herr Biedermann. Sehen Sie, die Mutter. Aber Sepp. Ich weiß, Herr Biedermann, nur darum schicken Sie mich vor. Ich verstehe Sie vollkommen ein. Ein Mensch, der schmatzt. Ich schicke Sie ja gar nicht fort. Was ist denn, Anna? Die weichen Eier. Ach so. Bitte sehr. Ich habe Sie nicht verletzen wollen, wirklich nicht. Ich bin der Letzte, der sich um Äußerlichkeiten kümmert. Das können Sie mir glauben. Es ist mir eine Freude, Gutes zu tun. Ein Bedürfnis. Eben. Sie müssen nichts Falsches von mir denken. Nun essen Sie aber die weichen Eier. Biedermann. Guten Morgen, Herr Knechtin. Was ist denn schon wieder? Natürlich bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, wozu Sie nochmals anrufen. Sie können mich doch nicht Tag für Tag mit dieser Lappalie belästigen. Wie bitte? Beteiligung? Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Weil es lächerlich ist, mein Herr, vollkommen lächerlich, dass Sie an unserer Erfindung beteiligt sind. Das hat mir noch gefehlt, wo Sie ganz genau wissen, dass unser Haarwasser überhaupt keine Erfindung ist. Ich warne Sie, Herr Knechtling, ein Prozess kostet Geld. Aber wenn Sie es sich leisten können, einen Anwalt zu ernähren, bitte sehr. Vor Gericht, bitte sehr. Aber Sie werden diesen Prozess nicht überleben, mein Bester. Das garantiere ich Ihnen. Bitte sehr. Ist es recht? Was? Das Ei. Gerade recht. Sie gestatten, Herr Schmitz, dass ich rauche? Aber bitte. Wir sind unterbrochen worden. Ja, Sie sagten, es ist Ihnen ein Bedürfnis, Gutes zu tun. Weiter, liebe Hörer, ist nichts geschehen. Bis zur Heimkehr der Frau Biedermann. 2 oder 3 Tage später. Es ist Mitternacht. Gottlieb, hörst du nicht? Gottlieb! Ein Einbrecher, Gottlieb, ein Einbrecher! Ach, Unsinn. Gottlieb! Was hast du denn? Gottlieb, da hustet einer. Na, so lass ihn doch. In unserem Estrich. Schon wieder, ganz deutlich. Ach, natürlich ist deinem Estrich. Das weiß ich schon lange. Was weißt du schon lange? Du kannst ihm doch das Husten nicht verbieten. Wer ist das denn? Gottlieb! Gottlieb! Am anderen Morgen? Er ist kein Brandstifter. Woher weißt du das? Ich habe ihn ja selbst gefragt. Warum hast du ihm nicht wenigstens die kleine Kammer gegeben? Welche Kammer? Unten, neben der Waschküche. Ja, er wollte den Estrich. Siehst du? Ach, was heißt das schon? Wenn er ein wirklicher Brandstifter wäre, meinst du, er würde dich so verdächtig machen? Und überhaupt du mit deiner Kammer neben der Waschküche. Als hätten wir nicht schon einmal eine Buße bekommen, weil das Mädchen dort unten geschlafen hat. Das weißt du ganz genau, Babette. Schlafen in dieser Kammer ist gar nicht gestattet. Und im Estrich? Auch nicht, ich weiß. Das ist es ja. Diese verfluchte Einmischerei überall, was ich immer sage. Alles wird einem vorgeschrieben. Mietpreise und Blitzableiter und alles. Dass ein Hauseigentümer nicht machen kann, was er will, das fehlte noch. Ich lasse mir meine menschlichen Regungen nicht verbieten. Wie heißt er denn? Ganz abgesehen davon, meine Liebe, dass ich genug andere Sorgen habe. Ich sage dir ja, um 10 Uhr muss ich beim Anwalt sein. Wieso eigentlich? Wegen Knechtling. Warum hast du ihn denn gekündigt? Ja, weil ich ihn nicht mehr brauche, sehr einfach. Du warst aber sehr zufrieden mit ihm. Ja, das ist es ja, was er jetzt ausnutzen will. Das ist der Dank. 14 Jahre hat er für mich arbeiten dürfen. Was will er denn? Beteiligung an seiner Erfindung. Hast du es ihm denn versprochen? Aber nicht schriftlich. Damals konnte ja niemand wissen, dass diese Sache geradezu ein Schlager wird. Also, Babette, ich will nicht, dass du wegen dem Mann im Estrich die Polizei anrufst. Schmitz heißt er, ein armer Kauz, aber du wirst ihn schon kennenlernen, wenn er zum Frühstück kommt. Wo ist denn mein frisches Hemd? Zum Frühstück? Ja, du kannst ihn doch nicht verhungern lassen. Du hast es ja in der Hand, das Hemd. Und überhaupt, was ist das für ein Ausdruck? Ich falle auf die Armen herein. Und du bist die Tochter eines Pfarrers. Ich muss schon sagen. Was war das? Also rede dir ein, was du willst, Gottlieb. Das mache ich nicht mit. Wohin gehst du? In den Estrich. Babette! Wenn du zu feige bist, den Kerl aus dem Haus zu schicken... Babette! Ich kann doch nicht in den Unterhosen hinab... Babette! Babette, ich gehe ja schon, Herrgott im Himmel. Natürlich sage ich es ihm. Eine Viertelstunde später, im Estrich. Aufmachen! Aber sofort! Aufmachen, sage ich! Oder ich rufe die Polizei! Guten Morgen, Herr Biedermann. Meine Herren, morgen. Hoffentlich haben wir Sie nicht geweckt, Herr Biedermann, mit diesem dummen Gepolter vorhin. Ich habe dem Willi schon gesagt, das geht natürlich nicht, so ein Gepolter. Ich muss schon sagen, soll nicht wieder vorkommen, Herr Biedermann. Wieso sind Sie plötzlich eher zwei? Siehst du? Ohne mich zu fragen, das ist mir noch nicht vorgekommen. Ohne mich zu fragen. Mein Estrich ist ja schließlich kein Asyl. Siehst du? Schließlich und endlich, meine Herren, bin ich der Hauseigentümer. Was soll das eigentlich heißen? Ich habe wirklich alle Lust, meine Herren, sie auf die Straße zu werfen, und zwar unverzüglich. Siehst du? Unverzüglich. Sepp, ich habe ja gesagt, du kannst das nicht machen, ohne mich vorzustellen. Schließlich ist es sein Estrich. Herr Biedermann hat ganz recht. Was ist das für eine Art? Ich dachte, du hast ihn vorbereitet. Habe ich ja. Ich verstehe Sie durchaus, Herr Biedermann. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Eisenring. Der Willi. Ich sagte Ihnen doch, mein Freund aus dem Zirkus, der apokalyptische Radler. Machen Sie jetzt keine faulen Witze. Es ist mir bitter ernst. Meine Frau hat die halbe Nacht nicht schlafen können. Siehst du? Und überhaupt, was machen Sie da eigentlich, wenn ich fragen darf? Was sollen diese Kanister hier? Bitte, der ganze Estrich ist voll davon. Ja, eben. Ja, was heißt das, ja, eben? Sepp hat mir sagen lassen, es sei ein großer Estrich. 12 auf 17 Meter, hast du behauptet. Und jetzt, wie stehen wir da? Man kann doch die Kanister nicht auf der Straße lassen. Das werden Sie schon verstehen, Herr Biedermann. Nichts verstehe ich, meine Herren, überhaupt nichts. Was zum Teufel haben diese Kanister in meinem Estrich zu tun? Meine Frau bekommt einen Schlag, wenn sie das sieht. Siehst du? Ach, sagen Sie doch nicht immer, siehst du. Du kannst das einer Frau nicht zumuten, Sepp, einer Hausfrau. Was ist überhaupt in diesen Kanistern? Ich kenne die Hausfrauen. Bitte, da. Riechen Sie. Benzin. Was haben Sie denn vermutet? Mein ganzer Estrich voll Benzin. Drum rauchen wir ja auch nicht, Herr Biedermann. Ja, sind Sie eigentlich wahnsinnig? Herr Biedermann! Herr Biedermann! Wenn Sie diese Kanister nicht augenblicklich aus dem Hause schaffen, aber augenblicklich, sage ich so... Dann rufen Sie die Polizei. Jawohl. Siehst du? Herr Biedermann! Was ist denn? Telefon! Sie brauchen gar nicht zu lächeln, meine Herren. Es ist mein heiliger Ernst. Ich dulde kein Benzin in meinem Estrich. Ein für allemal. Jawohl. Sehen Sie zu, dass diese Kanister wieder verschwinden? Herr Biedermann! Ja, ich komme schon! Sehen Sie zu, dass die Kanister wieder verschwinden. Eine Seele von Mensch. Habe ich es nicht gesagt? Und von Frühstück kein Wort. Unten in der Wohnung. Hast du es ihm gesagt? Was? Du bist ja ganz bleich, Gottlieb. Wer ist denn am Apparat? Polizei. Polizei? Ja, wieso das? Ich habe nicht angerufen, Gottlieb. Ehrenwort. Nimm du es ab. Du weißt von nichts. Frage einfach, worum es sich handelt. Ich bin nicht zu Hause. Ja, Frau Biedermann. Nein, leider nicht. Mein Mann ist nicht zu Hause. Ich habe es gemeint, aber leider nicht, Herr Kommissar. Er ist einfach nicht zu Hause und im Geschäft wohl auch nicht. Er muss gerade ausgegangen sein. Worum handelt es sich denn? Frau Biedermann, ja, persönlich. Ja? Ja? Ach, ja. Selbstverständlich. Ich werde es ihm sagen.

und füttert gerade eine weiße Taube. Die Türe zum Estrich steht offen. Herr Biedermann, als der Hauseigentümer, klopft trotzdem, wie es sich gehört. Herein, herein. Sie gestatten. Bloß keine Umstände, Herr Biedermann. Guten Morgen, Herr Eisenring. Morgen. Wo ist denn Ihr Freund? Der Sepp, an der Arbeit. Ich habe ihn geschickt, um Holzwolle aufzutreiben. Schon vor 3 Stunden. Holzwolle? Im Morgengrauen stiehlt man am besten. Ein hübsches Wetter heute, der Wind hat gedreht. Was ich sagen wollte... Föhn, glaube ich. Sie haben ja gar keine Toilette da oben, meine Herren. Mitten in der Nacht ist es mir eingefallen. Vielleicht wollen Sie sich einmal waschen oder duschen. Benutzen Sie getrost mein Badezimmer. Ich habe Anna gesagt, sie solle Ihnen 2 Frottiertücher hinlegen. Sie sind ja rührend. Oder wenn Sie sonst einen Wunsch haben... Im Gefängnis, wissen Sie, gab es auch keine Badezimmer. Gefängnis? Hat Ihnen der Sepp nicht erzählt? Nein. Untersuchungshaft nennen Sie es. Wir nennen es Zeitverlust. Aber ich nehme es der Polizei nicht übel, wissen Sie, heutzutage. Jeder hält den anderen für einen Brandstifter. Hm. Oder habe ich nicht recht? Ja, ja, leider. Psch, psch. Je mehr man sie füttert, umso dreister werden sie, diese Tauben. Psch, psch. Sie werden lachen, Herr Eisenring. Psch. Von Ihren Kanistern habe ich heute Nacht geträumt. Psch. Es ist wirklich Benzin drin? Sie glauben uns nicht, Herr Biedermann? Ja, man weiß bei Ihnen nie, ob es nicht ein Scherz ist. Vor allem der Sepp, ich mag ihn ja von Herzen gern, aber er hat eine Art zu scherzen. Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Die beste aber ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise, die glaubt nämlich niemand. Ich weiß gar nicht, wo unser Sepp so lange bleibt. Holzwolle ist doch keine Sache. Hoffentlich hat man ihn nicht geschnappt. Geschnappt? Warum lächeln Sie? Ja, wissen Sie, mein Herr, Sie kommen für mich wie aus einer anderen Welt sozusagen. Unterwelt, meinen Sie? Das hat etwas Faszinierendes für uns einen. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber grundsätzlich bedauere ich es ja sehr, dass wir... menschlich nicht mehr Verbindung haben, Arme und Reiche. Dabei sind wir doch alle, abgesehen von Geld, Geschöpfe des gleichen Schöpfers, meine ich. Auch der Mittelstand. Ja. Menschen aus Fleisch und Blut. Und ja, ja. Ja, ganz richtig, ja. Ich weiß nicht, Herr Eisenring, ob Sie auch Stumpen rauchen? Danke, nein. Hand aufs Herz, Herr Eisenring. Es sind doch einfach Vorurteile. Ja, ja. Versteht sich, es wird immer Tüchtige und Untüchtige geben, Gott sei Dank. Aber hat nicht jeder von uns seine schlaflosen Nächte? Doch, ja, ja. Das sehen Sie, das sind doch die Dinge, die uns verbinden. Ein bisschen Idealismus, mein Freund, ein bisschen guten Willen und wir alle hätten unsere Ruhe und unseren Frieden. Oder wie stellen Sie sich dazu? Wenn ich offen sein darf, Herr Biedermann... Aber bitte sehr. Nehmen Sie es mir nicht krumm. Je offener, umso besser. Ich meine, Sie sollten hier wirklich nicht rauchen. Herrgott im Himmel! Ich habe Ihnen hier keine Vorschriften zu machen, Herr Biedermann. Schließlich ist es Ihr eigener Estrich, aber Sie verstehen... Selbstverständlich, ich habe es ganz vergessen. Vor lauter Idealismus, Herr Biedermann. Was machen Sie denn da die ganze Zeit? Das ist die Zündschnur. Zündschnur, sagen Sie? Wenn Sie so freundlich sein wollen, dieses andere Ende zu halten, damit ich messen kann, nur einen Augenblick. Wozu brauchen Sie denn diese Zündschnur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Meter, 7 mal 20, 140 Minuten. Das sind über 2 Stunden. Mit dem Fahrrad sind das 40 Kilometer sogar auf Nebenstraßen. Was meinen Sie mit dieser Rechnung? Danke, Herr Biedermann, danke sehr, danke. Ja, mich können Sie ja nicht ins Boxhorn jagen, Herr Eisenring. Aber wenn Sie so reden, kann ich mir schon vorstellen, dass man Sie zuweilen in Untersuchungshaft steckt. Nicht alle haben so viel Humor wie ich. Seien Sie froh, Herr Biedermann, dass Sie so viel Humor haben. Was haben Sie denn, Herr Biedermann? Wenn ich mich setzen darf... Sie sind ja ganz bleich. Was ist dieser Geruch? Ich weiß, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ich werde noch das andere Fenster öffnen. Danke. Herr Biedermann, Telefon! Was ich Sie habe fragen wollen... Es wird Ihnen gleich besser. Mögen Sie Gans? Eine Gans? Warum? Meine Frau und ich, vor allem ich, meine Frau kennt sie ja noch gar nicht. Ich dachte nur, wenn Sie die Güte hätten, zu einem netten Abendessen zu kommen, Sie und Ihr Freund... Heute? Sagen wir auf 7 Uhr, hm? Mit Vergnügen, Herr Biedermann. Aber machen Sie unsertwegen keine Umstände. Wir können sowieso nicht lange bleiben. Telefon! Ja, ich komme! Also, auf 7 Uhr. Abgemacht. Es war Frau Biedermann, die eben anrief und wissen wollte, was der Blumenbenz auf die Schleife schreiben soll. Unserem treuen Mitarbeiter. Oder einfach unvergesslich. Es ist jetzt 7 Uhr abends. Ein Samstag. Sie hören das Geläute von Seldwyla. Leider zum letzten Mal. Man versteht ja seine eigene Stimme nicht. Anna, machen Sie doch das Fenster zu. Ein schlichtes und gemütliches Abendessen, habe ich gesagt. Nehmen Sie doch bloß diese idiotischen Kandelaber weg. Nur keine Prozerei. Und diese Wasserschalen, diese Messerbänke. Was macht das für einen Eindruck? Ja, die beiden Herren haben viel durchgemacht. Schlicht und einfach. Die Herren sollen sich wie zu Hause fühlen. Wo ist denn der Korkenzieher? Ich habe ihn hingelegt. Ach, Sie sehen doch, ich trage meine älteste Hausjoppe. Und Sie kommen mit dem silbernen Kübel, um den Wein zu kühlen. Weg damit, sage ich. Lassen Sie mir bloß das weiße Häubchen weg, Anna. Das macht doch den Mann von der Straße verlegen. Hier ist der Korkenzieher, Herr Biedermann. Haben wir nichts Einfacheres? Der in der Küche, aber der ist rostig. Hör damit! Gottlieb! Bleib du in der Küche! Gott, was sagst du dazu? Jetzt schicken die den Kranz hierher. Dabei habe ich ihnen selber die Adresse von Knechtlings aufgeschrieben. Schwarz auf weiß. Und die Schleife und alles ist verkehrt. Mach mich jetzt nicht nervös. Unserem unvergesslichen Gottlieb Biedermann. Das ist ja unmöglich. Und die Rechnung, sagt der Bursche, die haben sie an Knechtling geschickt. Was sagst du dazu? Ah, sie sollen den Kranz wieder zurücknehmen. Na, kein Problem. Mach mich jetzt nicht nervös. Ich kann doch nicht überall sein. Oh. Helfen Sie mir, Anna. Wir nehmen das Tischtuch weg. Das Tischtuch? Und wie gesagt, es wird nicht serviert. Unter keinen Umständen. Sie stellen die Platten einfach auf den Tisch, die Gans in die Mitte, jeder nimmt sich, was ihn gelüstet, wie bei den Armen. Sehen Sie, ein hölzerner Tisch, nichts weiter, macht sofort eine ganz andere Stimmung. Weg mit dem Damast. Und was soll eigentlich diese vergoldete Pendule hier? Aber die steht doch immer drauf. Ach, sind wir ein Museum? Aber Herr Biedermann... Also lassen Sie wenigstens diese Kandelaber verschwinden. Sie verstehen mich schon, Anna. Schlicht und einfach. Alles ganz ungezwungen, Anna. Nur keine Umstände. Sehr wohl, Herr Biedermann. Ich gehe jetzt in den Keller. Nur keine Umstände. Niersteiner Spätlese. Das muss ein Weinchen gewesen sein, Herr Biedermann. Aber nicht so ganz. Richtig, das musste ein roter sein. Und überhaupt so eine Etikette. Ja, schlicht und einfach konnte man das nicht nennen, ich gebe zu. Schmitz und Eisenring würden etwas verdutzt sein, fürchteten Sie, wenn Sie mit einer solchen Etikette kämen. Sie verstehen mich. Genau. Nicht, dass ich geizig wäre. Was ich nicht verstehe, warum Sie so ängstlich waren vor Ihren beiden Gästen. Sie hatten doch den beiden nicht das mindeste Unrecht getan. Das darf man wohl sagen. Aber dann, könnte ich mir denken, dann dachten Sie an die dumme Geschichte mit Knechtling. Vielleicht. Aber Sie waren doch im Recht. Schon. Jedenfalls hätten Sie den Prozess gewonnen. Wahrscheinlich. Sicher, Herr Biedermann, sicher. Wissen kann man es nie. Aber ja, Herr Biedermann. Ich beispielsweise würde mich hüten, gegen einen Haarwasserkaufmann zu klagen, der so vermögend ist wie Sie. Aber reden wir nicht mehr von Knechtling. Sie hatten jetzt einfach das Bedürfnis, edel zu sein, hilfreich und gut. Beispielsweise mit einem Moulin à Vent. Zur Gans, denke ich, war ein Moulin ganz richtig. Ein Pommard wäre schon fast wieder zu edel gewesen. Und sehen Sie, Herr Biedermann, dann nahmen Sie doch einen Pommard. Grand Vin de Bourgogne. Sehen Sie, dann glaubten Sie wieder an das Gute in sich selbst. Und damit, liebe Hörer, kommen wir zur letzten Szene. Unsere Figuren, scheint es, sind schon recht munter von Gans und Pommard. Das ist ja Putzfäden, hast du das wieder gehört, Babette? Putzfäden brennen noch viel besser. Verstehe ich nicht. Putzfäden, weißt du nicht, was Putzfäden sind? Und? Ach, du hast keinen Humor, Babette. Du solltest wirklich den Guareschi lesen. So erklär es mir doch. Heute Morgen sagte der Willi, er hätte den Sepp geschickt, um Holzwolle zu stehlen. Jawohl. Und jetzt frage ich den Sepp, was macht die Holzwolle? Worauf er sagt, Holzwolle hätte er nicht auftreiben können, aber Putzfäden. Und Willi sagt, Putzfäden brennen noch viel besser. Ja, und? Du wirst lachen, Babette. Heute Morgen haben wir sogar zusammen die Zündschnur gemessen, der Willi und ich. Ehrenwort. 7 Meter, nicht wahr? Zündschnur, wozu? Mein liebes Weib. Was soll das alles heißen? Babette, ich habe dir ja gesagt, unsere Freunde haben eine Art zu scherzen. Es fehlt jetzt nur noch, dass sie mich um Streichhölzer bitten. Nämlich, die Herren halten mich noch immer für einen ängstlichen Spießer, den man ins Bockshorn jagen kann. Prost. Prost. Prost! Auf unsere Freundschaft! Bei uns wird nicht serviert, meine Herren, greifen Sie einfach zu. Ich kann nicht mehr. Och, was denn? Ihre Gans, Madame, schmeckt wunderbar. Freut mich, meine Herren. Gans und Pommard, dazu gehörte eigentlich bloß noch ein Tischtuch. Siehst du, Gottlieb. So ein weißes Tischtuch, wissen Sie, mit dem Gefunkel von Silber. Anna! Es muss nicht sein, Herr Biedermann, es muss nicht sein. Herr Biedermann? Anna, geben Sie das Tischtuch. Aber lassen Sie doch. Wir haben es ja alles, was Sie wünschen. Daran zweifeln wir nicht, Madame, aber machen Sie doch keine Umstände. Siehst du. Haben Sie auch Fingerschalen? Oh, selbstverständlich. Sie finden es vielleicht kindisch, Madame, aber so sind halt die einfachen Leute. Der Sepp zum Beispiel. Es ist nun einmal der Traum seines Lebens, wissen Sie? So eine Tafel mit Silber und Kristall, mit Fingerschalen und Messerbänken und Gott so. Gottlieb, das haben wir doch ja, alles. Ja, natürlich. Aber es muss nicht sein. Bitte sehr. Und wenn Sie dort schon Servietten haben, Fräulein, her damit. Herr Biedermann hat drum gesagt. Her damit. Bitte sehr. Und die Messerbänke auch. Her damit. Sie nehmen es mir nicht übel, Madame, wenn man so aus dem Gefängnis kommt. Monate ohne jede Kultur. Was ist denn das dort unten, Fräulein? Das Silberne, wenn ich fragen darf. Die Kandelaber? Her damit! Sie haben Kandelaber, siehst du, Sepp, und brauchen sie nicht. Kandelaber mit roten Kerzen darauf. Was will man mehr? Bitte sehr! Leider, Herr Biedermann, habe ich keine Streichhölzer. Tatsächlich. Und du, Sepp, hast auch keine Streichhölzer? Ich? Nein. Nicht einmal Streichhölzer! Ich habe schon. Ich zünde die Kerzen an. Lassen Sie nur. Das macht doch gleich einen ganz anderen Eindruck, Madame, finden Sie nicht? Gewiss, gewiss. Ich bin einfach für Kultur. Sie dürfen es dem Sepp nicht übel nehmen, Madame, dass er keine hat. Woher auch? Ein Köhlerjunge. Hat Ihnen den Sepp schon einmal seine Jugend erzählt? Na ja, gewiss. Vom Waisenhaus in den Boxring. Vom Boxring in den Zirkus? Vom Zirkus hierher, bitte. Mein Mann sagt es. Schicksale, Madame, Schicksale. Ach, Sie können sich nicht vorstellen, meine Freunde, wie herzlich und aufrichtig es mich freut, Sie so gemütlich zu sehen. Im Ernst. Schmitz! Ja? Hör zu, wenn der Gastgeber redet. Im Ernst gesprochen, meine Freunde. Ich gehöre nicht zu den Spießern, die ihre Nase rümpfen, wenn einer aus dem Gefängnis kommt. Ganz und gar nicht. Wir alle sind Menschen, meine Herren. Wir alle sind Sünder. Sie sind eine Seele von Mensch, Herr Biedermann. Sonst säßen wir nicht hier. Und trotzdem sehen Sie, auch ich habe schon Unrecht begangen. Ja, lachen Sie nicht. Sie wollen uns doch nicht weismachen, Herr Biedermann, dass Sie etwa diese Gans gestohlen haben. Das gerade nicht. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Lass gib das. Gib sie wieder her, sonst wird der Jäger holen, nämlich der Landjäger, mit dem Schießgewehr. Sonst wird sich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr. La la la la la la la la la la la la la la la. Prost! Prost! Prost! Es lebe die Gans! Sie sind wirklich im Gefängnis gewesen? Sorgen Sie sich nicht, Madame. Es war nicht das erste Mal. Und die Polizei von Seldwyla hat einen so menschlichen Ton. Sie sind ein Brandstifter? Fragte mich der Kommissär. Und wie ich ihm sage, Herr Kommissär, beweisen Sie das, wird er ganz verlegen, wissen Sie, und bietet mir eine Zigarette an. Aber Sie entschuldigen, sage ich. Streichhölzer habe ich leider nicht, Herr Kommissär, obschon Sie mich für einen Brandstifter halten. Übrigens, meine Herren, vielleicht nehmen Sie eine Zigarre. Ich bin so freundlich. Bitte. Schön. Was ist das? Eine Sirene? Die Brandstifter! Die Brandstifter! Schrei doch nicht! Wo fahren die bloß hin? Wenigstens brennt's nicht bei uns. Wo kann das nur sein? Ziemlich weit von hier. Ah, ich hoffe. Wir machen das meistens so. Wir beschäftigen die Feuerwehr in einem Außenviertel und nachher, wenn es wirklich losgeht, ist Ihnen der Rückweg versperrt. Oh, Spaß beiseite. Doch, doch, so machen wir es. Ich bitte Sie, meine Herren, Schluss mit diesem Unsinn. Sie sehen doch, meine Frau ist kreidebleich und überhaupt. Sirenen sind Sirenen, darüber kann ich nicht lachen. Irgendwo brennt es, sonst würde unsere Feuerwehr nicht ausfahren. Sicher. Was soll man bloß machen? Nichts. Nur die Ruhe, Herr Biedermann, nur die Ruhe. Rauchen wir unsere Zigarre. Leider, wie gesagt, haben wir keine Streichhölzer, Herr Biedermann. Ja, irgendwo haben wir ein Feuerzeug. Wozu denn, Herr Biedermann? Sie haben doch Streichhölzer in der Tasche. Ein ganzes Heftlein. Leider nicht. Wir haben es gesehen, Herr Biedermann, als Sie die Kerzen anzündeten. Warum sehen Sie einander so an? Warum setzen wir uns eigentlich nicht? Weil wir gehen müssen, Herr Biedermann. Jetzt schon? Leider. Anna macht gerade den schwarzen Kaffee. Wir haben noch zu arbeiten, Madame. Um diese Stunde? Arbeiten? Was denn? Madame... Frag sie doch nicht, Babette, sonst machen sie wieder so einen grauslichen Witz. Ich weiß schon, was sie dir sagen werden. Nämlich? Unser Haus anzünden. Unser Haus? Sie ist es nicht gewöhnt, meine Freunde. Sie sollten meine arme Frau nicht so erschrecken. Im Ernst. Kein Wort habe ich gesagt. Und du, Babette, schau doch einmal nach, warum unser Kaffee nicht kommt. Sei doch so lieb. Ja, gern. Ganz unter uns, meine Herren, genug ist genug. Scherzen wir nicht länger über Brandstifterei. Sie haben die Sirenen gehört. Spaß beiseite. Spaß beiseite, Herr Biedermann. Ersetzen wir uns. Wir sind die Brandstifter. Also ganz im Ernst, meine Freunde. Ganz im Ernst. Warum glauben Sie uns nicht? Ihr Haus liegt sehr günstig, Herr Biedermann. Das müssen Sie doch einsehen. Spaß beiseite. 5 solche Brandstätten rings um die Gasometer, die leider bewacht sind, und dazu ein wackerer Föhn. Zum allerletzten Mal, meine Freunde, ich bitte euch. Verlieren Sie nicht die Ruhe, Herr Biedermann. Ich bitte. Wenn Sie uns schon für Brandstifter halten, Herr Biedermann, warum nicht offen darüber reden? Ich halte euch nicht für Brandstifter, meine Freunde. Ehrenwort, ich schwöre es bei Gott. Er glaubt nicht an Gott, der Willi. So wenig wie Sie, Herr Biedermann. Da können Sie lange schwören. Was soll ich denn tun? Geben Sie uns Ihre Streichhölzer als Zeichen des Vertrauens. Klar. Meine Streichhölzer? Sehen Sie? Sehen Sie? Sie zögern. Still, aber nicht vor meiner Frau. Der Kaffee kommt sogleich. Sehr liebenswürdig, Madame, aber leider müssen wir wirklich gehen. Ohne Kaffee? Leider, Frau Biedermann, leider. Ja, meine Freunde, so schade es ist, Aber Hauptsache, dass Sie gekommen sind. Wir wollen diesen Abend nie vergessen. Ich meine es ganz im Ernst. Hoffentlich haben Sie empfunden, dass wir alle Menschen sind. Ich möchte nicht aufdringlich sein, meine Freunde, aber warum sagen wir uns eigentlich nicht du? Aber Gottlieb. Habe ich es nicht immer gesagt, Babette? Meine Bekannten sollen reden, was sie wollen. Ich heiße Gottlieb Biedermann. Ich glaube an die Menschen. Nur das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Meine Freunde, lasst uns anstoßen. Ich brauche hier keine langen Worte zu machen. Sagen wir uns du. Gottlieb. Sepp. Philly. Siehst du, Gottlieb, trotzdem müssen wir jetzt gehen. Ich will euch nicht nötigen. Die Gans, Frau Biedermann, war klasse. Freut mich, meine Herren, freut mich. Schönen Dank, Frau Biedermann. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, meine Herren. Damit wir es nicht vergessen, Gottlieb. Was denn? Die Streichhölzer, weißt du, ja? Ach ja, richtig. Hier sind sie. Dankeschön. Dankeschön. Frau Biedermann! Frau Biedermann! Was ist denn los, Anna? Sie sind ja ganz bleich. Da hinten, der Himmel, da hinten, Frau Biedermann. Von der Küche aus können Sie es sehen. Was? Der Himmel ist schon ganz rot. Ach, es war doch ganz nett. Bist du eigentlich verrückt? Wieso? Wozu gibst du ihnen die Streichhölzer? Ach, warum nicht? Warum nicht? Ach, du meinst wohl, die hätten keine Streichhölzer, wenn sie wirkliche Brandstifter wären. Babettchen, Babettchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung Herr Biedermann und die Brandstifter. Es haben gespielt Herr Biedermann Max Haufler, Frau Biedermann Walburga Gmür, Schmitz Erwin Parker, Eisenring Friedrich Braun, Anna Annelies Betschart. Das war der erste Gasometer. Regie Hans Benninger. Das war der zweite Gasometer. Manuskript Max Frisch.